Abschnitt 26 aus Das rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 26. Kapitel: Briefwechsel. Kandidat Borg an Journalist Strube. Nemdö im Juni 1800. Alter Skandalschreiber. Da ich ganz sicher bin, dass weder du noch Levin eure Abschlagszahlungen auf unser Darlehen bei der Schumacher Bank bezahlt habt, so schicke ich hier einen Schuldschein auf ein neues Darlehen bei der Baumeisterbank. Was zu den Abschlagszahlungen nicht verbraucht wird, soll christlich geteilt werden. Meinen Anteil bitte ich mit dem Dampfer nach Dalarö zu senden, von wo ich ihn abhole. Bruder Falk habe ich nun einen Monat in meiner Behandlung gehabt und ich glaube, er ist auf dem Weg der Besserung. Du erinnerst dich, dass er uns unmittelbar nach der Aulagen Vorlesung verließ und statt seinen Bruder und seine Beziehungen zu benutzen, zur Arbeiterfahne ging, wo er für 50 Kronen monatlich misshandelt wurde. Die Freiheitsluft dort muss aber demoralisierend auf ihn gewirkt haben, denn er begann menschenscheu zu werden und sich schlecht zu kleiden. Ich hatte jedoch während der Zeit ein Auge auf ihn, durch Vermittlung jener Dirne Beda. Und als ich ihn reif fand, die Verbindung mit dem Kommunarz abzubrechen, holte ich ihn. Ich fand ihn in der Kneipe zum Stern, in Gesellschaft zweier Skandalschreiber, mit denen er Branntwein trank. Ich glaube, sie schrieben auch. Sein Zustand war traurig, wie ihr sagen würdet. Wie du weißt, betrachte ich die Menschen mit den Blicken der absoluten Gleichgültigkeit. Ich nehme sie als geologische Präparate, als Mineralien. Einige kristallisieren in diesem System, andere in jenem. Warum sie das tun, das hängt von Gesetzen oder Umständen ab, denen gegenüber wir uns gleichgültig verhalten sollen. Ich weine nicht über den Kalkspat, weil er nicht so hart ist wie der Bergkristall. Darum kann ich Falks Lage auch nicht traurig nennen. Sie war ganz einfach das Produkt seines Temperaments. Herzen, wie ihr sagt, plus der Umstände, die sein Temperament selbst hervorgerufen hatte. Er war jedoch etwas down, als ich ihn fand. Ich brachte ihn an Bord und er verhielt sich passiv. Aber gerade als wir abgestoßen hatten, drehte er sich um und da stand Beda am Ufer und winkte. Ich weiß nicht, wie sie dahin gekommen ist. Da wurde unser Mann verrückt. Ich will ans Land, schrie er und drohte, in die See zu springen. Ich fasste ihn bei den Armen, steckte ihn in die Kajüte und schloss die Tür. Als wir Vaxholm passierten, warf ich zwei Briefe in den Kasten. Einen an den Redakteur der Arbeiterfahne mit der Bitte, Falks Ausbleiben zu entschuldigen. Den anderen an Falks Wirtin, mit dem Ersuchen, ihm seine Kleider hinauszuschicken. Inzwischen lief er Schulen und als er das große Wasser und die Schären erblickte, wurde er sentimental und schwatzte eine ganze Menge Unsinn. Er habe nicht geglaubt, Gottes grüne Erde noch einmal wiederzusehen und dergleichen mehr. Dann aber erwachte so etwas wie Gewissen in ihm. Er glaubte, kein Recht zu haben, glücklich zu sein und sich von der Arbeit auszuruhen, wo so viele Menschen unglücklich seien. Er glaubte, seine Pflicht gegen den Lumpen von der Arbeiterfahne verletzt zu haben und er wollte umkehren. Auf meine Schilderung seiner schrecklichen letzten Zeit erklärte er, es sei die Pflicht der Menschen, füreinander zu leiden und zu arbeiten. Diese Ansicht hatte bei ihm einen religiösen Charakter angenommen, den ich ihm jetzt aber mit Selterwasser und Salzbädern wieder ausgetrieben habe. Der Mann schien ganz gebrochen zu sein, und ich habe große Mühe gehabt, ihn zu flicken, denn psychisch und physisch war hier schwer zu scheiden. Ich muss sagen, in gewisser Beziehung erregt er meine Verwunderung. Bewundern tue ich nie. Es muss eine eigentümliche Manie sein, die ihn dazu treibt, direkt gegen seine Interessen zu handeln. Wie gut hätte er es jetzt gehabt, wenn er ruhig Beamter geblieben wäre, zumal sein Bruder ihm in diesem Fall mit einer größeren Geldsumme geholfen hätte. Stattdessen lässt er sein Ansehen zum Teufel gehen und schuftet für einen rohen Arbeiter. Alles dieser Ideen wegen. Es ist zu sonderbar. Jetzt scheint er jedoch auf dem Weg der Besserung zu sein. Besonders nach der letzten Lektion kannst du dir denken, er nannte den Fischer hier draußen Herr und nahm den Hut vor ihm ab. Außerdem ließ er sich in kleine, herzliche Gespräche mit der Bevölkerung ein und wollte sich unterrichten, wie sie leben. Die Folge war, dass der Fischer die Ohren spitzte und mich eines schönen Tages fragte, ob dieser Falk seine Pension selbst bezahle oder ob der Doktor, ich, es tue. Ich erzählte es Falk und er wurde traurig, wie er immer wird, wenn er seine gute Meinung von etwas verliert. Einige Zeit darauf sprach er mit dem Fischer über allgemeines Stimmrecht. Die Folge davon war, dass der zu mir kam und fragte, ob Falk in schlechten Verhältnissen lebe. Die ersten Tage lief er wie ein Wahnsinniger die Ufer entlang. Oft schwamm er weit in den Fjärd hinaus, als wolle er nie wieder umkehren. Da ich Selbstmord stets für eins der heiligsten Rechte des Menschen gehalten habe, so ließ ich ihn gewähren. Isaak übrigens erzählt, Falk habe ihm sein Herz ausgeschüttet über diese Nymphe Beta, die ihn gründlich angeführt haben soll. Apropos Isaak, das ist ein feiner Kopf, das kannst du mir glauben. Er hat jetzt nach einem Monat die lateinische Grammatik intus und liest Cäsar, wie wir das Grauhäubchen lesen. Und was mehr ist, er weiß, was darin steht, was wir nie wussten. Aber sein Kopf ist eigentlich rezeptiv, das heißt empfänglich und daneben berechnend. Und das ist eine Gabe, mit der viele Genies geworden sind, obwohl sie recht dumm waren. Sein praktischer Sinn muss sich manchmal Luft machen, und wir hatten neulich ein glänzendes Beispiel seines geschäftlichen Talents. Ich kenne seine wirtschaftliche Lage nicht, denn er tut in diesem Fall sehr geheimnisvoll. Eines Tages aber zeigte er sich unruhig, denn er hatte einige hundert Kronen zu bezahlen. Da er sich nicht an seinen Bruder vom Triton, mit dem er gebrochen hat, wenden konnte, kam er zu mir. Ich konnte ihm nicht helfen. Da nahm er einen Bogen Postpapier und schrieb einen Brief, den er durch Eilboten befördern ließ. Darauf war es einige Tage still. Vor dem Haus, in dem wir wohnen, stand ein hübsches Eichengehölz, das einen angenehmen Schatten gewährte und zugleich gegen die Meereswinde schützte. Ich verstehe mich im Allgemeinen nicht auf Bäume und Natur, aber ich liebe Schatten, wenn es heiß ist. Eines Morgens, als ich das Rollo in die Höhe zog, kannte ich mich nicht aus. Der Fjärd lag offen vor den Fenstern und eine Kabellänge vom Ufer war eine Yacht verankert. Das ganze Eichengehölz war gefällt und auf einem Stubben saß Isaak, studierte den Euklid und zählte die Bäume, die auf die Yacht gebracht wurden. Ich weckte Falk, der war verzweifelt und außer sich und geriet mit Isaak in Wortwechsel, der bei dem Geschäft 1000 Kronen in die Tasche steckte. Der Fischer kriegte 200, er hatte nicht mehr verlangt. Ich war böse, nicht wegen der Bäume, sondern weil ich nicht selber auf diese Idee gekommen war. Falk sagt, es sei unpatriotisch. Aber Isaak schwört darauf, es sei gut für die Aussicht, dass dieser Kram fort ist. Und er will sich in nächster Woche ein Boot nehmen und die Nachbarinseln zu gleichem Zweck besuchen. Des Fischers Alte weinte den ganzen Tag. Der Fischer aber fuhr nach dem Badeort Dalarö, um ihr einen schönen Kleiderstoff zu kaufen. Er blieb 2 volle Tage fort und als er wieder nach Haus kam, war er betrunken. Das Boot aber war leer und als die Alte nach dem Stoff fragte, erklärte der Fischer, er habe ihn vergessen. Nun aber adieu. Schreib bald und erzähl ein paar Skandalgeschichten und verwalte das Darlehen gut. Dein Todfeind und Bürge. H. B. Nachsatz. Ich lese in den Zeitungen, dass man eine Beamtenbank gründet. Wer wird da Geld hineinstecken? Halt jedenfalls Ausguck, damit wir ein Papierchen zur richtigen Zeit anbringen. Bitte folgende Notiz ins Grauhäubchen aufzunehmen. Sie bezieht sich auf meinen Doktor. Wissenschaftliche Entdeckung. Kant Med Henrik Borg, einer unserer jüngeren hervorragenden Ärzte, hat bei seinen zootomischen Forschungen in den Stockholmer Schären eine neue Art der Familie Clypeaster entdeckt, der er den sehr treffenden Namen Maritimus gegeben hat. Ihr Charakter dürfte sich am kürzesten so ausdrücken lassen. Hautplatten in 5 mit Poren durchbohrten Ambulakralfeldern und 5 Interambulakralfelder nur mit Knöpfen anstelle der Stacheln. Das Tier hat in der gelehrten Welt lebhafte Aufmerksamkeit erregt. Arvid Falk an Beda Pettersson. Nemdö, August 1800. Wenn ich am Meeresufer entlang gehe und sehe, wie der Weiderich in Schreibsand und Kieselsteinen aufsprießen kann, denke ich daran, wie du einen ganzen Winter in einem Krug der Altstadt blühen konntest. Ich kenne nichts Lieblicheres, als auf einer Uferklippe ausgestreckt dazuliegen und zu fühlen, wie die Gneisscherben meine Rippen kitzeln, während ich aufs Meer hinaussehe. Denn dann werde ich hochmütig und glaube, ich bin Prometheus. Der Geier aber, das bist du, muss in einem Federbett in der Sandbergstraße liegen und Quecksilber essen. Am Tang hat man keine Freude, wenn er auf dem Seegrund wächst. Wenn er aber ans Land kommt und verfault, dann riecht er nach Jod. Das ist gut für die Liebe. Und nach Brom, das ist gut für Verrücktheit. Es gab keine Hölle auf Erden, ehe das Paradies ganz fertig wurde. Will sagen, das Weib kam. Alt. Ganz weit draußen, am offenen Meer, wohnt ein Eiderpaar in einem ausgesetzten Schnupftabakviertel. Wenn man weiß, dass die Eider zwischen den Flügelspitzen 2 Fuß misst, muss man an ein Wunder denken. Und es ist ein Wunder, diese Liebe. Ich habe in der ganzen Welt nicht mehr Raum. Peter Pettersson an Herrn Falk. Stockholm, August 18. Geliebter Freund, eben habe ich deinen Brief bekommen, aber ich kann nicht sagen, dass ich ihn verstanden habe. Ich höre, du glaubst, ich sei in der Sandbergstraße, aber das ist eine ewige Unwahrheit und ich kann voll verstehen, dass dieser Lump sowas verbreitet. Es ist eine ewige Unwahrheit und ich beteure dir, dass ich dich noch ebenso hoch wie früher liebe. Ich sehne mich oft danach, dich zu sehen, aber das kann wohl so bald noch nicht sein. Deine treue Beta. Nachtschrift. Lieber Arvid, wenn du mir mit 30 Kronen bis zum 15. aushelfen könntest. Du kriegtest sie sicher am 15. wieder, denn dann bekomme ich selber Geld. Ich bin so krank gewesen und bin oft so traurig, dass ich sterben möchte. Die Mamsell im Café war ein garstiges Ding, das auf mich eifersüchtig war wegen diesem dicken Berglund und darum bin ich von dort weggegangen. Alles, was sie über mich schwatzen, ist nur Verleumdung und Unwahrheit. Lass es dir gut gehen und vergiss nicht, deine dieselbe. Du kannst das Geld an Hulda im Café schicken, dann krieg ich's. Kandidat Borg an Journalist Strube. Nemdö, August 1800. Konservativer Schurke, hast du die Gelder unterschlagen, da ich keine gesehen, sondern vielmehr einen Mahnbrief von der Schuhmacherbank erhalten habe? Glaubst du, man kann stehlen, weil man Weib und Kind hat? Gib sofort Rechenschaft, sonst komme ich in die Stadt und mache Skandal. Die Notiz habe ich gelesen, aber natürlich ging's nicht ohne Druckfehler. Da stand zoologisch statt zootomisch und Krypiaster statt Klypiaster. Hoffentlich hat sie doch gewirkt. Falk ist ganz verrückt geworden, nachdem er in diesen Tagen einen Brief mit einer weiblichen Handschrift bekommen hat. Bald klettert er auf die Bäume hinauf, bald taucht er auf den Seegrund hinunter. Es ist wahrscheinlich die Krisis. Nachher werde ich mit ihm vernünftig sprechen. Isaac hat seine Yacht verkauft, ohne mich um Erlaubnis zu fragen, weshalb wir augenblicklich Feinde sind. Er liest jetzt das 2. Buch Livius und gründet eine Fischereigesellschaft. Außerdem hat er ein Strömlingsnetz, eine Seehundflinte, 25 Pfeifenstiele, eine Lachsleine, 2 Barschnetze, einen Schleppnetzschuppen und eine Kirche gekauft. Das letzte klingt unglaublich, ist aber wahr. Sie ist allerdings von den Russen 1719 etwas angesenkt, aber die Mauern stehen noch. Die Gemeinde besitzt eine neue, die auf die gewöhnliche Art benutzt wird. Die alte dient als Gemeindespeicher. Isaac will sie der Akademie schenken, um den Vasa-Orden zu bekommen. Den hat man nämlich schon für weniger gekriegt. Isaacs Oheim, der Gastwirt ist, bekam ihn dafür, dass er die Taubstummen mit Bier und Butterbrot traktierte, wenn sie im Herbst die Reitbahn besuchten. Er tat es 6 Jahre lang. Dann aber ging es auch. Jetzt kriegen die Taubstummen nie mehr Butterbrot, was beweist, wie schädlich der Vasa-Orden ist. Wenn ich den Kerl, den Isaak, nicht ertränke, so hört er nicht eher auf, als bis er ganz Schweden aufgekauft hat. Nimm dich zusammen und sei rechtschaffen, sonst komme ich wie Jehu über dich und dann bist du verloren. H. B. Nachsatz. Wenn du die Notiz über die Badegäste in Dalarö schreibst, so nenn mich und Falk, aber nicht Isaak, dessen Gesellschaft fängt an, mich etwas zu genieren. Da ging er hin und verkaufte die Yacht. Schick mir einige Wechselblankette, blaue Sola mit, wenn das Geld kommt. Kandidat Borg an Journalist Struve. Nämde September 1800. Ehrenmann. Geld gekeschert, schien gewechselt zu sein, denn die Baumeisterbank pflegt nie anders als schonische 50er auszuzahlen. Na, auch gut. Falk ist gesund, er hat die Krise wie ein Mann durchgemacht. Er hat sein Selbstgefühl wiederbekommen. Ein sehr wichtiges Organ für unser Fortkommen im Leben, das aber, wie die Statistik zeigt, in hohem Grad bei den Kindern geschwächt wird, die früh ihre Mutter verlieren. Ich habe ihm ein Rezept gegeben, das er umso eher akzeptiert hat, als er selbst darauf gekommen ist. Er wird wieder Beamter, jedoch ohne Geld vom Bruder anzunehmen. Seine letzte Dummheit, die kann ich nicht respektieren. Kehrt in die Gesellschaft zurück, registriert sich unters Vieh ein, wird respektabel, erringt sich eine soziale Stellung und hält den Mund so lange, bis sein Wort Autorität bekommen hat. Das Letzte ist durchaus notwendig, wenn er dieses Leben fortsetzen will, denn er hat Anlagen zur Verrücktheit und muss verdampfen, wenn er sich nicht alle seine Ideen aus dem Kopf schlägt, die ich eigentlich nicht verstehe. Ich glaube auch nicht, dass er selbst sagen kann, was er will. Er hat bereits mit der Kur angefangen und ich bin verblüfft über die Fortschritte, die er macht. Er endigt bestimmt in einer Hofcharge. Das hatte ich geglaubt, ja. Da aber ist ihm dieser Tage ein Zeitungsblatt in die Finger gekommen und er hat von der Pariser Kommune gelesen. Sofort kriegte er einen Rückfall und fing wieder an, die Bäume hinaufzuklettern. Dann aber gab es sich, und jetzt wagt er kein Blatt mehr anzusehen. Er sagt aber nie ein Wort. Nehmt euch in Acht vor dem Mann, wenn er einmal fertig wird. Isaak hat jetzt mit Griechisch angefangen. Er findet die Lehrbücher zu dumm und zu lang. Deshalb trennt er sie auseinander und schneidet das Wichtigste aus. Das klebt er dann in ein Kontobuch, das er zu einem Kompendium fürs Studentenexamen eingerichtet hat. Sein zunehmendes Wissen in den klassischen Sprachen macht ihn indessen frech und unangenehm. Er wagte dieser Tage beim Brettspiel mit dem Pastor zu disputieren und behauptete, das Christentum sei von den Juden erfunden und alle Getauften seien Juden. Dieses Latein und Griechisch hat ihn verdorben. Ich fürchte, ich habe einen Lindwurm an meinem bärtigen Busen aufgezogen. Wenn es so ist, so muss des Weibes Samen den Kopf der Schlange zertreten. Adieu. H. W. Nachsatz. Falk hat sich seinen amerikanischen Bart abrasieren lassen und nimmt vor den Fischern nicht mehr den Hut ab. Jetzt wirst du von uns nichts mehr aus Nemde hören. Wir kommen Montag zurück. Ende von Abschnitt 26.